herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 41, 2014. Und der Titel diesmal: Das Plus ist entscheidend. Und genau das kann man gleich bei der ersten Newsmeldung offenbar entnehmen. Ja? Dave Dupree, ich sag mal einfach Dupree, ja, könnte auch Debris heißen, ich weiß nicht, ich sag mal einfach Dupree, ja, ich weiß auch nicht warum, aber das hat sich bei mir so eingearbeitet. Über Google Plus sagt er, dass Google Plus bleibt. Allen Gerüchten zum Trotz, ja, auch ich habe ja schon in den letzten Podcasts immer mal wieder angedeutet, weil ja bei Google Plus offenbar so ein bisschen was umgestellt wird, ja, die Ausrichtung irgendwie. Naja, es fallen eben so ein paar Zwangsdinger weg. Ja, man braucht zum Beispiel jetzt kein Google Plus Account mehr, wenn man ein Mail-Konto anlegt, etc. Ja. Und da sage ich natürlich auch, wie ich denke, zu Recht, dass das natürlich dazu führt, dass weniger Google Plus Accounts eröffnet werden. Ja. Und dann eben von den Zahlen her, das natürlich wieder negativ herübergebracht wird. Die Presse war da teilweise doch ein bisschen skeptischer noch, ja, und hat da eben schon das Ende heraufbeschworen, das wäre das Ende, der Anfang vom Ende. Und hier sagt hier Dave Dupree eben, dass dem überhaupt nicht so ist. In einem Interview hat er das nochmal ganz klar und deutlich gesagt. Natürlich kann man hier hingehen und kann sagen, gut, Dave Dupree ist der Verantwortliche bei Google Plus, ne? Klar, dass der natürlich nicht sieht, dass sein Produkt hier vielleicht den falschen Weg oder einen Weg des Untergangs einschlägt, ja, aber er macht auch klar, und er sagt es auch ganz, ganz deutlich, mit einem Zitat auch von Larry Page, dem CEO von Google, dass sie momentan eben zufrieden sind mit dem Fortschritt bei Google Plus. Sind, also, das heißt, we're actually very happy with the progress of Google Plus. So, also das ist schon noch eine Stufe größer, sie sind nicht nur zufrieden, sondern sie sind froh, sie sind glücklich damit, ja, sehr glücklich sogar, mit dem Fortschritt. Das kann man von den Zahlen her sicherlich auch so sehen. Nur dann stellt sich durchaus die Frage, warum eben diese Änderungen. Ja. Dave Dupree hat hier, sieht hier drin offenbar keine Gefahr. Er sagt, er hat überhaupt keine Idee, woher diese Gerüchte kommen, wenn er ehrlich sein soll. Das wundert mich, ich meine, manche sagen es ja auch klipp und klar, ja, warum sie eben jetzt da skeptisch sind. Aber gut. Was ist die, auf die Frage hin, was ist jetzt eben die größte Fehlleistung bei Google Plus oder das falscheste Konzept, das man bei Google Plus finden kann? Und da sagt er, dass die Menschen eben die Verbindung zu den Interessen unterschätzen. Ja, und das ist auch das, wo Google hier offenbar auch Erklärungsnöte hat, ja, um klarzumachen, dass eben Google Plus keins oder nicht dasselbe Social Network ist wie Facebook, ja, sondern dass es ein Netzwerk ist, wo es um Interessen geht. Ja, dort kann man Informationen finden, dort kann man auch anspruchsvolle Posts finden, etc. Und das ist nicht unbedingt nur zum Quatschen mit der Oma. Also das ist, kann man zwar, wenn man will, aber die Stärken liegen eben woanders. Das ist eben etwas, wo Google meiner Meinung nach auch von Anfang an nicht richtig kommuniziert hat. Ja, man hat offenbar am Anfang einen Fehler gemacht, weil man gedacht hat, okay, wir starten das jetzt mal, damals noch in der Beta-Version, da war ich schon dabei, und da hat man nicht festgelegt, ja, was soll das jetzt genau sein? Man hat es einfach laufen lassen und wollte offenbar mal gucken, wie sich das entwickelt, für was sich das entwickelt. Und das Herausragendste ist momentan eben die Fotofunktion. Also für Fotografen ist Google Plus einfach unverzichtlich, weil es mit Abstand die besten Möglichkeiten bietet. Aber das alleine wäre jetzt zu wenig und würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden. Ich habe gerade jetzt vor kurzem eine Diskussion geführt auf Google Plus, ja, komischerweise, ne? Über das Thema, ist Google Plus in Gefahr? Und da wurde auch gesagt, klipp und klar, dass es eben dass Google Plus nichts hätte, was jetzt eben Facebook nicht auch so anbieten würde, dass es eben die Leute akzeptiert. Das finde ich aber eben nicht richtig. Google Plus ist überragend, technisch überragend, klassen. Und auch von dem Informationsgehalt, von dem Wert der Informationen, die man über Google Plus bekommen kann, weit solche Sachen wie Facebook überlegen. Ja. Also ganz, ganz deutlich. Nur man unterschätzt eben, und das hat eben auch Google unterschätzt, man unterschätzt die Faulheit, die Bequemlichkeit, sage ich mal lieber, ja, die Bequemlichkeit der Leute, etwas zu nutzen, wenn etwas anderes genutzt werden kann, wo eben mehr Bekannte sind. Das ist eben ein großes Problem. Facebook war eben zuerst da. Ja? Und für diese Tatsache, muss ich sagen, hat sich ja Google Plus geradezu phänomenal geschlagen. Ja, die Zuwachsraten sind ja höher als bei jedem anderen Netzwerk in diesem Bereich. Und das wird aber natürlich total ausgeblendet. Die Presse hat da auch einen großen Anteil daran, dass es eben hier, ja, wie soll ich sagen, ich möchte sagen, ein negatives Bild hat, aber dass eben die Leute doch noch mit der Euphorie gebremst werden quasi. Ja. Eben weil die Berichterstattung unverhältnismäßig schlecht ist, meiner Meinung nach, über Google Plus. Auch da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Aber gut, da könnte ich jetzt ins Detail gehen. Ich habe da schon so meine Ahnung. Ja, die Verlage arbeiten halt, die Verlage arbeiten eben nun mal mit der Konkurrenzfirma hauptsächlich. Und naja, da ist dann eben Google Plus das, was man sagt, das, was überhaupt nicht geht. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall ist eben hier Dave Dupuy der Meinung, dass überhaupt nichts darauf hindeutet und dass Google Plus sehr, sehr, sehr lange noch existieren wird. Klar, man weiß ja nie, wie lange ein Produkt noch existiert. Ja, auch man weiß auch nicht, wie lange Facebook da noch existiert. Ja. Und ob man es jetzt als Social Network bezeichnen soll oder nicht, es spielt im Prinzip ja keine Rolle. Nur eben, man müsste vielleicht, das sage ich nicht, Dave Dupree, das sieht das offenbar anders da. Aber ich denke, man sollte es noch kommunizieren, was eben Google Plus, was man damit machen kann. Ja, wie gesagt, Konversationen über naja. Sag ich mal, alten Bekannten, die man vielleicht lieber nicht mehr getroffen hätte oder so. Das ist vielleicht ja tatsächlich besser bei Facebook. Aber wer wertvolle Informationen haben möchte, und gute Konversationen, weniger Trolle, wobei es gibt natürlich auch da Trolle, aber nicht in dem Ausmaß wie auf Facebook, der ist vielleicht bei Google Plus besser aufgehoben. Und deswegen ist für mich natürlich kein Thema, also Google Plus ist Netzwerk Nummer 1. Ja, bin auch bis heute habe ich keinen neuen Facebook-Account mehr angelegt. Ja, bin zwar immer mal wieder am Überlegen nach den ganzen Gerüchten hier, aber ja, so ist der Stand der Dinge und man sollte sich eben jetzt keine Gedanken machen. Ich denke, ein bisschen was kann man auch durchaus da herauslesen, auch wie gesagt, wenn natürlich die Darstellung jetzt von dem Chef von Google Plus sozusagen, naja, schon beeinflusst ist, ja, sozusagen. Ein Zeichen, dass Google Plus nach wie vor von Google gewartet. Natürlich, ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das wird ja ständig hier, werden Änderungen durchgeführt, also ganz klar. Aber dass nach wie vor immer mehr darauf gesetzt wird, ist nämlich hier, dass Google Plus jetzt etwas Neues eingeführt hat, nämlich Umfragen in den Postings. Und die Funktion wird hier zumindest am Anfang mal schon kräftig genutzt. Ja. Da kann man also eine beliebig große, das ist immer hier unklar gewesen, eine beliebig große Frage stellen. Also kann man richtig einen Text reinbauen. Auch optisch sieht es ganz gut aus. Und dann entsprechend dazu Antworten auswählen. Ich glaube, fünf mögliche Möglichkeiten kann man da, bis zu fünf Möglichkeiten, mögliche Antworten kann man da auswählen. Und dort dann eben pro Antwort, ich glaube, 48 Zeichen ist die Beschränkung. Also es gibt ein paar Beschränkungen, aber dennoch würde ich mal sagen, für normale Umfragen, für herkömmliche Umfragen optimal geeignet. Sieht schön aus. Man kann auch bei den einzelnen Antworten auch Bilder und so weiter hinzufügen. Die kann man also gut bearbeiten. Und das Ganze ist natürlich auch dann auf den mobilen Geräten sehr schön zu nutzen. Das macht es natürlich also sehr wertvolles Tool, das man dann hat hier. Deswegen, wie gesagt, wird es oft genutzt. Ja, haben wir jetzt eine Flut von Umfragen im Stream, bestimmt erstmal ja. Aber das wird sich dann natürlich auch legen wieder, sodass dann wahrscheinlich eben nur noch eine kleine Anzahl von Umfragen hier auftauchen, was dann auch vernünftig ist. Ich finde es ganz gut. Es zeigt aber eben auch, dass bei Google Plus hier dass Google Plus sogar noch ausgebaut wird in dem Bereich. Und es steht ja noch einiges an im Zuge von dem Android L. Das Material Design wird auch noch auf die Apps hier gerade portiert. Da gab es in letzter Zeit auch ein paar Änderungen dafür. Also Google Plus ist momentan eigentlich die Plattform, die am oder das Produkt, das am aktivsten im Moment wohl gewartet wird und umgebastelt wird und so weiter und so weiter. Höchstens noch Android an sich kann da vielleicht noch Google Plus das Wasser reichen. Also überhaupt keine Zeichen dafür, dass irgendetwas eingestellt würde oder sonst irgendwas. Ja. Aber dennoch natürlich ist die Frage, warum so ein Paradigmenwechsel wie zum Beispiel, dass man jetzt einen Mail-Account ohne Google Plus Account machen kann. Vorher war ein Google Account und da konnte man alle Dienste mit nutzen. Jetzt muss man unter Umständen dann auch nochmal zusätzlich separaten Google Plus Account machen und das ist eben dann die Frage, warum wurde so etwas gemacht? Das ist doch negativ für Google Plus, oder? Ja, und was anderes, wo aber auch das Plus wohl entscheidend ist, ja, ist ja beim Konto. Und wer viel Plus hat, ja, manchmal auch der, wo nicht so viel Plus hat, der hat auch jede Menge Karten für sein Konto. Ja, vor allem in den USA ist es durchaus üblich, dass man nicht nur eine Kreditkarte hat, sondern mehrere Kreditkarten. Ja, nicht nur aus praktischen Gründen, weil zum Beispiel das eine Geschäft vielleicht die Kreditkarte nicht nimmt, das andere nimmt die Kreditkarte und so weiter, sondern auch, weil es dort viele Bonusprogramme gibt und weil viele Leute eben dermaßen auf Pump leben, sage ich mal, dass die so ein bisschen jonglieren müssen, ja, mit ihren Finanzen. Das gibt es bei uns ja auch, aber da ist es halt nicht so mit den Kreditkarten, sondern eher mit verschiedenen Konten. Ja. Das ist auch ganz legal, ja. Das ist zwar bei uns nicht so verbreitet, aber in den USA ist es fast schon gang und gäbe bei einer normalen Familie. Und jetzt kommt so ein Anbieter, die nennt sich Plastikcard. Ja, also ich sag mal einfach Plastikcard. Ja, weil ich denke, das ist auch sehr angelegt, genau wie mit dem Flicker und so weiter. Ja, dann sagt man nicht Flicker. Ja, also hier Plastikcard. Ja. Und das ist ein ganz interessantes Konzept. Und zwar kann man da nämlich alle möglichen Karten zusammenfassen. auf diese eine Karte übertragen lassen und mit der kann man dann eben alles bezahlen. Die kann man alles, da kann man alles benutzen damit. Das ist in der Tat eine interessante Geschichte. Ob das bei uns überhaupt legal wäre, das kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall bietet hier diese Karte natürlich ein integrierter Chip mit PIN-Funktion und auch NFC-Technik, dass man auch hier kontaktlos bezahlen kann sozusagen. Die Karte selbst kostet $155 und damit ist es dann, wie gesagt, möglich, dass man alle möglichen Kreditkarten und auch andere Karten übertragen kann auf diese Plastikcard. Ja. Und auch noch andere Karten, wie zum Beispiel sowas wie diese Payback-Karten, ja, wo es bei uns gibt, also diese Loyalty-Cards, ja, Geschenkkarten, Zugangskarten, Coupons und. Das alles kann da drauf gespeichert werden, elektronisch, und dann eben abgerufen werden. Also in den USA scheint das kein Problem zu sein, aber bei uns, ich bin mir da nicht sicher, ob das überhaupt legal wäre, zum Beispiel die Kreditkarte zu kopieren auf diese Plastikcard, ja, und dann noch eine andere und noch eine andere und noch eine andere. Also da denke ich, gibt's doch möglicherweise ein paar Einschränkungen. Ja. Aber interessant wäre das. Das heißt, man hat dann nur noch eine einzige Karte, mit der man alles machen kann. Und bräuchte dann nicht hier diesen ganzen Kartensammelsurium, damit sich rumzuschleppen. Wobei, muss ich auch sagen, für manche ist es ja auch schon ein Kult, ja, hier im Geschäft dann, ja, aus den Karten auszuwählen, ja, die man nimmt, zum Bezahlen, ja, richtig stolz dann präsentiert, ja, guck mal, ja, hier sind meine Karten, ne? Welche nehmen wir denn heute, ja, die, ah ne, ich nehme dann doch die. Hinten dran stehen die Leute schon so. ist passiert. Das passiert in der Tat, ja. Passiert in der Tat. Und ich muss sagen, ich habe auch etliche Karten hier bei mir im Geldbeutel und sowas würde mir dann natürlich schon sehr gefallen. Aber wie gesagt, da würden die meisten Firmen wohl gar nicht mitziehen. Also ich möchte gar nicht erst probieren, was einige Geschäfte da machen würden, wenn man probiert, dann dieses Ding hier hinzulegen, ja, und das wird dann noch akzeptieren, dann, ja, da wird bestimmt gleich die Alarmglocken schrillen, ja, weil man das eben bei uns nicht gewohnt ist. Ja. Aber gut, die Firma nimmt's in Angriff in den USA und ja, ich fand's eigentlich mal erwähnenswert. Sowas fehlt eigentlich überall. Ja, im Plus war Sprint wohl mit dem WiMAX, das sie angeboten haben, nicht, denn dieses wird jetzt abgeschaltet. Eine gute Idee, die eigentlich von Anfang an chancenlos war. Warum? Zuerst haben die anderen Netzbetreiber gemauert, dann Sprint und die anderen, die das eben genutzt haben, eben gemauert, damit andere nicht das bekommen, ja, dieses WiMAX-System, und dann war das eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, ja, denn die Netzabdeckung musste komplett von den wenigen Unterstützern getragen werden, von Sprint eben hauptsächlich, und damit war es dann eben besiegelt, dass das nicht gut gehen kann. Ja, WiMAX war von der Idee her ja ganz gut. Damit waren eben sehr schnelle Übertragungsraten möglich und eigentlich auch, so war die Idee, kostengünstig. Das heißt eben viel billiger als jetzt über das normale Netz, wie zum Beispiel eben das LTE oder das 3G, 4G Krams da. Aber eben, es war fast klar, nachdem das ein, ja, so sagen wir mal, ein geschlossenes System war, dass sich das eben so nicht durchsetzen wird. Und das ist eben immer, was man sieht, Offene Systeme haben natürlich viel größere Möglichkeiten, weil da hätten gleich vielleicht Dutzende von Firmen das genommen und hätten selbst ausgebaut und. Aber das geht natürlich so einfach nicht. Gerade solche Kommunikationsunternehmen wie Sprint, die wollen natürlich hier alles für sich exklusiv haben, ja, als Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Aber dann passiert halt eben auch sowas, gerade bei diesen kritischen Diensten, dass es dann eben nichts wird. Ja, zumal dann jetzt auch durch das LTE das System ja schon fast überholt wird, ja, oder überholt wurde eigentlich, kann man sagen, und damit auch das Ganze sinnlos ist. Ähnliche Probleme haben übrigens diese freien Netzwerke des WLAN-Angebots, zum Beispiel Phone und so weiter, wobei da durch diesen freien Charakter, den ich eben gerade angesprochen habe, durch diesen offenen Charakter, das trotzdem eigentlich sich gut verbreiten würde, wenn der Gesetzgeber hier nicht Unklarheiten offen ließe, so dass eben zum Beispiel der Betreiber eines Phone-Hotspots quasi verantwortlich ist für das, was die Nutzer auf diesem Hotspot machen. Da laufen auch Gerichtsverhandlungen deswegen, Feststellungsklagen etc. Da muss man abwarten. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, was auch noch Schwierigkeiten geben kann. Da steht halt keine große Lobby dahinter. Jetzt bei Netzbetreibern unmöglich, wenn man bedenken würde, dass jetzt zum Beispiel die Telekom dafür verantwortlich ist, wenn einer übers Telefon einen, was ist ein Banküberfall verabredet, sprachlich oder datenmäßig, und die Telekom wäre dafür verantwortlich dann. Vollkommener Humbug. Dass da ist eben noch die Grenze zu ziehen. Die Kleinen werden dann eben hier ganz anders bewertet als die Großen. Im Prinzip wäre man ja dann auch ein Netzbetreiber. Aber das ist natürlich auch gerade gleich ein Problem, weil Netzbetreiber haben auch einige Pflichten. Ja, die könnte man eben so auch nicht erfüllen. Hin und her, wie auch immer, WiMAX ist dann wohl endgültig Geschichte. Schade, aber das wird nicht die letzte, ja, sag ich mal, Alternative sein, um Datenverbindungen herzustellen, die dann scheitern wird. Da bin ich mir ganz sicher, da werden noch mehr kommen. Ja, Eric Schmidt, der Ex-CEO von Google und jetzt immer noch bei Google tätig, ja, sagt klipp und klar, Google ist der sicherste Ort für Daten. Ja. Ich denke, er meinte den sichersten Ort für Daten im Netz. Und selbst das kann dann natürlich noch hinterfragt werden. Wo er allerdings recht hat, ist, dass auf jeden Fall Google eine der Firmen ist, die die Daten am meisten schützt gegenüber Angriffen von außen. Das sieht man an den Zuverlässigkeiten von den Servern, das sieht man an den Zahlen von Erfolg erreichen Angriffen auf Google-Systeme. Man muss sich mal vorstellen, wie groß Google ist, wie viele Menschen dort jeden Tag Daten in unglaublicher Menge verschicken, empfangen und verwalten. Und dafür ist die Anzahl der erfolgreichen Hacks geradezu lächerlich. Wenn man überlegt, welche Angriffe, in welchem Maße, in welchem Ausmaß Google jeden Tag angegriffen wird, aber dennoch die Server sicher hält, da muss man wirklich schon sagen, das ist faszinierend und man kann durchaus sagen, dass das einer der sichersten Orte für die Daten ist. Definitiv. Nur was ist mit den Spionageskandalen, um die es hier auch hauptsächlich geht? NSA. Eric Schmidt sagt natürlich, sie arbeiten nicht mit der NSA zusammen. Das hatten wir schon. Darf er nicht. Hat eine Gag-Order. Er muss lügen. Ja? Und ganz klar ist, eine US-amerikanische Firma muss sich US-amerikanischen Gesetzen unterwerfen. Und das bedeutet, man muss mit der NSA zusammenarbeiten. Und darf darüber auch nicht sprechen. Ja, das ist Fakt. Wegen der Verschlüsselung der Daten, das habe ich letzte Woche ja schon berichtet, ist ja Google sogar ganz hart kritisiert worden von den Überwachern. Während hier oft oder permanent eigentlich die Bürgerrechtsorganisationen und Datenschutzorganisationen gegen Google schießen und sagen, Google sichert unsere Daten nicht genug, sagen die Überwacher, die Behörden also, Google macht es uns zu schwer, die Daten zu überwachen, und durch diese Verschlüsselungskampagne, die jetzt Google zum Beispiel auf Android machen will, da wurde also jetzt von den US-Behörden geradezu eine Hysterie losgetreten, öffentlichkeitswirksam auch, hier die Leute gegen Google aufgebracht, weil Google offenbar zu viel sichert. Ja, also die Verschlüsselung, so diese Strafverfolgungsbehörden, würde dazu führen, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hätte, Verbrecher aufzuspüren, weil ja Google alles verschlüsselt. Das ist natürlich total an den Haaren herbeigezogen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Und Freiheit und Sicherheit, ganz klar, Freiheit zuerst, dann Sicherheit, ja, ganz klar. Nur so einfach ist es nun mal nicht, wie das dargestellt wird. Selbst durch die Verschlüsselung ist natürlich sind die Daten nicht hundertprozentig gegen das Spionieren der NSA gesichert, ganz klar. Hier stellt sich die Frage, wer hat die Schlüssel, welche Art von Verschlüsselung wird intern benutzt, werden die Daten intern entschlüsselt, logischerweise, damit ist ein Zugriff auf die Daten auf jeden Fall möglich, ja, denn die Verschlüsselung von der Übertragung her ist eine Sache, aber die muss auch eben verschlüsselt auf den Server liegen, und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das einzig sichere, ohne dass Google den Schlüssel quasi hat. Ja, und das ist die Frage, wie das gemacht wird. Also auf jeden Fall hin und her, da prallen gerade zwei Lager aufeinander, Google ist in der Mitte drin. Aber wenn man jetzt wirklich fragt, welche Internetfirma in den USA ist denn die sicherste, dann glaube ich, kann man schon mit ruhigem Gewissen sagen, dass es Google ist. Ja, also wenn ich mir mal angucke, wie da die Fälle sind, ich meine, bei Facebook, da mittlerweile macht man auch gar kein großes Brimborium mehr darum, wenn da mal wieder was im Argen liegt, das ist man eigentlich schon gewohnt. Twitter ist auch so eine Sache, wobei Twitter hat nicht das ganze Problem. Ja, wenn man dann die anderen Cloud Spaces zum Beispiel vergleicht, naja, jetzt sind gerade wieder Daten verschwunden bei Google, bei Dropbox. Ja, Dropbox konnte Lisa Rice im Board, das ist dann schon mal das eine. Ja. Also, wie man es dreht und wendet, ob die Daten jetzt sicher sind oder nicht, das ist eine Sache, aber am sichersten, glaube ich, kann man schon sagen, sind sie bei Google von den US-Diensten. Ob es noch andere Dienste gibt, die eben sicherer sind außerhalb der USA, das mag ich noch gar nicht so genau zu sagen, weil da eben wieder der Sicherheitsaspekt kommt. Sind diese Firmen nur sicher, weil sie eben nicht so häufig angegriffen werden? Ja? Gibt es Lücken, gibt es Sicherheitslecks, die eben nur von Diensten ausgenutzt werden, von NSA, GCHQ, ja? Und eben nicht bekannt sind, weil es eben keine so große Firma ist? Würde diese Firma Angriffe überleben, wenn jetzt zum Beispiel eine Hackergruppe unbedingt jemanden seinen Daten haben will, ja, ich sag Hackergruppe, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, ja, von Kriminellen, ja, Hacker sind nicht kriminell, aber ich meine jetzt die Leute, die wirklich kriminelle Absichten haben und eben massiv hier so einen Server angreifen würden, ja, ob dann eben dieser Server überhaupt noch, oder diese Firma dann, die europäische oder was auch immer, zum Stande werden, einen Angriff zu blockieren, das ist eben die Frage, das weiß man nicht. Weil die Firmen werden nicht in dem Ausmaß angegriffen, wie jeden Tag Google angegriffen wird. Ja, dann sind es ganze Nationen, die Google angreifen. Offiziell. Also das heißt natürlich nicht offiziell, aber staatlich angegriffen werden. Und da muss ich sagen, dafür schlägt sich Google doch ziemlich tapfer, oder? Nun ja, wir werden es nie wahrscheinlich so erfahren, wie das ist. Ein anderer Weg, um eben zum Beispiel staatliche Zensur auszuschlagen oder auszuschließen, ist das Outernet-Projekt. Mit Nanosatelliten soll hier die Internetzensur ja unnötig oder nicht unnötig soll unmöglich gemacht werden. Da darf aber noch eine besondere Portion Skepsis mit reingeworfen werden. Ja, der Bericht ist schön und das die Intention sicherlich sehr, sehr gut. Was soll es überhaupt sein? Man soll Zugriff zum Internet haben, unzensiert, damit zum Beispiel Staaten nicht Inhalte von bestimmten Webservern blockieren können im eigenen Land. Ja. Dazu wird eine Art SMS oder auch tatsächlich eine SMS an ein System geschickt. Und dann wird quasi der Inhalt über diese Nanosatelliten ausgesendet und kann empfangen werden. Das erinnert mich durchaus an schon mal in so ein Satelliten-Internetsystem, wo man ein ISDN-Upstream hatte, ja, mit natürlich lachhafter Geschwindigkeit, aber einen akzeptablen Downstream vom Satelliten dann direkt. Da musste man eine Satellitenempfangsanlage haben. Ja. So sieht es aus. Deswegen wird normales Internet hier so gar nicht möglich sein. Wird also wieder für ganz, ganz kleine Splittergruppen nur interessant sein. Und die werden dann sicherlich auch hart überwacht werden. Ja. Die andere Sache ist auch, wenn man eine SMS an ein System schicken muss, ja, dann kann die Kommunikation zu diesem System natürlich auch von den Staaten blockiert werden. Also zunächst mal darf hinterfragt werden, ob das Konzept funktioniert. Aber ganz komisch wurde es mir dann, wo ich dann gelesen habe, zum Beispiel, dass die Deutsche Welle als Medienfirma dort dann in einer aktuell laufenden Testphase vertreten ist. Also quasi die Inhaltelieferanten. Und da setzt es bei mir eben, da schrillen die Alarmglocken. Ja. Moment mal, Internetlieferanten? Das heißt also, jemand wählt aus, welche Anbieter dort welche Informationen anbieten. Deutsche Welle? Tut mir leid. Gerade in letzter Zeit haben sich so öffentlich-rechtliche Medien hier mit der Westpropaganda nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja? Und immer wieder wurde dann ja, angezeigt, dass oder aufgezeigt, dass eben hier West gegen andere Propaganda geht, ja. Westpropaganda, Ostpropaganda und wo bleibt die Wahrheit? Also es tut mir leid, das hört sich für mich dann schon fast wieder an, dass andere Länder damit infiltriert werden können, ja, mit der eigenen Propaganda, die eben sagen, okay, wir wollen das nicht, wir wollen diese Westpropaganda, wir wollen diese Propaganda und diese Propaganda nicht, ja. Und dann kommt eben so ein System her und sagt, doch, doch, doch, ihr könnt es nicht mehr zensieren, ja. Hier nimmt die Deutsche Welle die. Ja, die sagt euch, was lang geht, ne? Also mir würde da jetzt einen bösen Spruch anfangen, aber ich will jetzt nicht den Godwin ziehen. Ja? Da könnt ihr euch vielleicht schon denken. Ah, Deutsche Welle. Aber egal, ob jetzt Deutsche Welle oder sonst irgendwas, wenn die Internetlieferanten hier ausgewählt werden, tja, also tut mir leid, kriegt dann auch RT News hier die Möglichkeit, die Inhalte über dieses System zu liefern oder nicht? Oder kriegt Fox News nur die Möglichkeit, das zu tun? Also mir gefällt das nicht. Tut mir leid. Da finde ich, ist das ein ganz ein Misskonzept. Ja. Das kann ich so nicht begreifen. Deswegen war dann die Euphorie gleich wieder weg. Ja, ich brauche keine gesteuerten Informationen über ein Satellitennetzwerk. Das geht schon mal gar nicht. Gut, dann was Schöneres. Netflix hat wohl ein Einsehen gehabt und jetzt können auch uneingeschränkt Linux-Nutzer Netflix anschauen. Das ist schön und damit natürlich ein großer Vorteil gegenüber Amazon Prime, die ja Linux immer noch als Bedrohung sehen, als Gefahr für die Sicherheit ihrer Inhalte. Ja. Und auch Android so nennen. Ja, deswegen gibt es da einige Probleme. Deswegen kann man noch nicht mal ein Album unter Linux herunterladen im Web, sondern nur die einzelnen Titel, aus Sicherheitsgründen vollkommener Blödsinn, also Amazon, ne? Und hier Netflix sagt jetzt, ja, das ist Blödsinn, hier Linux-Systeme werden jetzt voll unterstützt, wunderbar, ganz genial. Allerdings gibt es trotzdem noch eine kleine Einschränkung, was eigentlich auch zu erwarten war. Google Chrome Browser muss benutzt werden. Der hat nämlich diese Encrypted Media Extension, die wird unterstützt. Dem Firefox fehlt diese Unterstützung, ja, und deswegen ist es da auch nicht möglich, mit Firefox zum Beispiel sich das anzuschauen. Man braucht also den Chrome Browser drauf. Ja, Leute, es ist nun mal so, die vielen Firmen, die bestehen da drauf, ja. Dennoch finde ich es gut, dass jetzt eben Linux unterstützt wird von Netflix. Das ist schon mal besser. Woher soll ich denn oder wie soll ich denn das verurteilen können, nur weil jetzt eben ein nicht offenes System benutzt wird in einem offenen System, damit die Nutzer anschauen können. Es bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er sich den Chrome-Browser installieren will auf seinem Linux und eben dieses Encrypted Media Extension nutzen will oder nicht. Ja. Ich kann natürlich die die Probleme sehen oder die Gefahr sehen, dass eben der W3C-Standard, der Internet-Standard aufgeweicht wird und am Schluss dann eben nur noch ein DRM-Track hier zu nutzen ist. Das ist natürlich eine Gefahr, die ist vorhanden, aber die wird nicht daran hängen oder nicht damit zusammenhängen, dass eben jetzt Netflix Linux unterstützt. Ja? Und auch nicht damit, dass es sowas gibt wie das Encrypted Media Extension. Ja? Man könnte natürlich dem W3C-Konsortium hier einen Vorwurf machen und sagen, warum habt ihr das überhaupt zugelassen? Das dürfte gar nicht in die Standards aufgenommen werden. Warum? Ja? Aber dann wäre es natürlich so, die hätten das machen können. Die hätten sagen können, nein, offizieller HTML-Standard kein, oder Web-Standard kein Encryption, boom. Und dann hätten die Firmen gesagt, okay, dann gibt's auch kein Video, boom. Und dann wäre es dazu geführt, dass eben die Firmen ihre eigenen Süppchen gekocht hätten, eigene Programme, eigene Plugins, eigene Add-ons für Browser. Und dann wäre überhaupt keine Kompatibilität mehr vorhanden gewesen. Und dann wären solche Systeme wie Linux komplett außen vor, weil sich die Firmen darum nämlich so gut wie nicht kümmern. Hier ist dann der Standard, das Encrypted Media Extension, dann funktioniert's, boom. Da muss man eben immer sehen, ja, was tut der Masse gut, was tut dem Einzelnen gut, was tut mir gut, was tut dem Linux gut, was tut dem Web gut. So viele Sachen, aber wenn man doch einfach nur einen Film schauen will, ja, das ist das Problem. Ja, vielleicht wollen auch mal Linux-Nutzer einen Film schauen über Netflix und deswegen finde ich es gut. Ja, ich finde es gut, dass es jetzt funktioniert. Auch wenn man dazu einen Chrome-Browser braucht. Den habe ich nicht installiert, also ich werde es nicht benutzen können. Aber wie gesagt, das bleibt jedem Einzelnen überlassen. Ne? Dafür habe ich eine PlayStation rumstehen, die ist sowas von verDRM'd, da geht ja gar nichts sonst. Die ist voll und ganz abgeschirmt. Ja, der nukleare Albtraum, ja, eines Richard Stallmans. Ja? Aber ich kann damit Amazon-Videos schauen. Ja. So sieht's aus, ne? Und Netflix kann ich auch damit schauen. Nicht steinigen, bitte, ja. Keine virtuelle Steinigung, bitte. Ist mal so. Praktischer Nutzen versus Ideologie. Und ich mach beides. Ja. Ich hab die Ideologie auf meinem Linux-System, ja, und die praktische Sachen auf anderen Systemen. Hm? Ja? Muss das sein. Gut, damit kommen wir zum nächsten Punkt und zum letzten Punkt der heutigen Sendung. Lindsay Lohan, die will Geld sehen, die will Rockstar fertig machen wegen GTA 5. Sie behauptet nämlich, der ein Charakter in GTA 5 ist so ähnlich zu ihrem Charakter. Und das bedeutet, dass eben GTA, also Rockstar, unbefugt, ohne ihr Geld zu zahlen, ihr Charakter, ihr Image genutzt hat für Protagonisten in den Videospielen, und das kann schon mal gar nicht sein, da muss Bares fließen, und es wird erwartet, falls das Gericht dem Klageantrag, der jetzt erweitert wurde auf 67 Seiten, also mehrere Millionen US-Dollar hier dem diesem naja, Star naja, zugesprochen werden kann oder wird. Und das wird also eine interessante Sache. Ich habe ganz große Summen auch schon gehört da drüber. Also auch dreistellige Millionensummen habe ich schon gehört. Man muss mal abwarten, wie das wird. Wundern wird es mich in Amiland nicht. Aber die Frage ist, wird halt eben tatsächlich hier dem Ganzen stattgegeben. Also ich finde immer noch, dass der Charakter, der dargestellt wird, eindeutig nicht Lindsay Lohan ist, sondern meiner Meinung nach eher dieser I Justine nacheifert. Die, also zumindest mal beim Booten in dem Bild ist der Charakter, also I Justine, wie aus dem Gesicht geschnitten. Also ich bin von Anfang an ausgegangen, das war auf I Justine gemünzt, weil sie auch das iPhone so schön, oder das, wie heißt das dort, das Fruit Phone, ja, bei GTA, das Fruit Phone so schön in die Kamera hält. Das ist ja so eine Apple, ja, ich hätte fast wieder ein böses Wort gesagt, ja, eine Apple-Ikone, ja, Apple-Fan, und da wäre das also absolut perfekt zutreffend, aber Lindsay Lohan sieht es wohl anders. Außerdem gibt es da wohl noch eine dritte Person, offenbar ein Model, das eben für diesen Charakter, für Rockstar Games Pate gestanden haben soll. Ja, ob sie jetzt irgendwie aus dem Ärmel gezaubert wurde oder nicht, das ist auch sicherlich noch eine Frage, die vor Gericht zu klären ist. Aber Rockstar sagt auch, dass eigentlich hier das Model hier das war. Also möglicherweise könnte das Model auch jetzt gegen Lindsay Lohan klagen. Ja? Wegen Rufmord. Also ihr seht, das wird noch lustig werden. Gut, Geld haben alle Beteiligten genug. Die können das so hin und her schieben dann. Mal sehen. Also wenn die Klage fruchtet, dann wird Lindsay Lohan sicherlich noch ein paar Millionchen reicher werden. Vielleicht hat sie ja gerade wieder Drogenprobleme und braucht das Geld dringend, ich weiß nicht. Aber naja. South Park hat sich auch schon dem Thema Verklagen angenommen, das mehrfach, ja. Und manche kriegen halt nie genug. Ja? Und das hat ja South Park wieder gut verwertet. Deswegen habe ich mal wieder einen Link zu einem Clip hier von South Park reingemacht. Auf southpark.de geht's ja richtig rund im Moment. Die neuen Folgen sind übrigens draußen, ich lache mich schon kaputt. Und da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr was Lustiges sehen wollt, aber ihr wisst ja, ne, South Park, gell? Ja, da braucht ihr dicke Nerven, ja, starke Nerven braucht ihr da. Wie Drahtseil. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für heute, und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, Google Plus, genau, das ist die Anlaufstelle für die Seite Rios Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben. Ihr könnt mich auch unter Twitter erreichen, @Rio. Die ganzen Links und Informationen und auch den GBK-Key für meine Mail, eine verschlüsselte zu schreiben, findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Die E-Mail-Adresse rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com, ich hab's heute irgendwie mal umgedreht, ne? Findet ihr, oder ja, könnt ihr natürlich auch benutzen, ja, ganz klar. Und damit, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.